الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das ist der dritte Teil, inshallah ta'ala, von der Erklärung von Usul al-Thalatha von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und wir hatten letztes Mal über die vier Masail gesprochen, um die sich der Deen dreht. Wir wiederholen ganz kurz. Die vier Masail hat der Sheikh gesagt, rahimahullah, dass es verpflichtend ist, sie zu kennen, und wir haben gesagt, nach ihnen zu handeln. Erstens hat er gesagt, dass das Wissen beinhaltet das Wissen über Allah, das Wissen über den Propheten und das Wissen über den Islam, gebaut auf die Beweise. Und die Beweise kommen von, beziehungsweise werden entnommen von Koran und Sunnah. Von Koran und der authentischen Sunnah. Zweitens haben wir, barakallahu fikum, gesagt, das Handeln nach dem, was sie beinhalten. Beziehungsweise das Handeln nach dem, was Allah ta'ala dir geboten hat, und das Fernbleiben von dem, was Allah ta'ala uns verboten hat. Tayyib. Drittens, die Da'wah. Und viertens, der Sabr, also die Geduld, die Standhaftigkeit in Bezug auf dessen, was einem passieren wird, wenn er Da'wah macht. Ja'ni, es kommt Schaden. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Geduld drei Arten ist. Erstens, die Geduld in Bezug auf das, was Allah ta'ala uns befohlen hat. Zweitens, die Geduld in Bezug auf das, was Allah ta'ala uns verboten hat, dass man fernbleibt. Und drittens, die Geduld in Bezug auf dessen, was Allah ta'ala bestimmt hat, von Guten und Schlechten, von Süßen und Bitteren. Und wir haben gesagt, die Geduld ist, in Bezug auf das Vorherbestimmte, ist, dass man nicht seine Unzufriedenheit zeigt. Dass man zum Beispiel sagt, warum ist mein Kind gestorben? Das war doch so jung. Warum passiert mir das? Oder warum passiert ihm das? Haram. Der war doch so ein guter Mensch und so weiter. Diese Aussagen sind haram. Oder dass man sich die Haare rausreißt und die Klamotten kaputt macht und auf die Brust sich haut, auf den Boden fällt und so weiter und seine Unzufriedenheit zeigt, das ist nicht Geduld. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, As-sabru 'inda satmatil ula. Die Geduld ist bei dem ersten Schlag. Yani, die Geduld ist dann, wenn, barakallahu fikum, dir etwas passiert. Dazu gibt es eine Geschichte zu diesem Hadith. Eine Frau war am Grab und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist vorbeigegangen und sie ist am Weinen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr einen guten Ratschlag gegeben. Er hat ihr gesagt, fürchte Allah und sei geduldig oder ähnliches. Daraufhin sagte sie, du weißt nicht, welches Leid mich getroffen hat. Dann ist der Gesandte Allahs weitergegangen. Daraufhin wurde die Frau angesprochen und ihr gesagt, weißt du, wer das war? Sie sagte, nein. Sie sagte, das ist der Gesandte Allahs. Dann ist sie zum Gesandten Allahs, sie hatte keine Tür. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat zu ihr gesagt, als sie sich entschuldigen wollte, As-sabru 'inda sadmatil ula. Die Geduld ist bei dem ersten Schicksalsschlag. Da ist die Geduld. Deswegen sagen die Ulama, rahimahumullah ta'ala, mach das, was der Jahil in einem Monat macht. Yani, dass er akzeptiert, was Allah ta'ala ihm bestimmt hat. Dann hört er auf zu tadeln und unterwirft sich Allah azza wa jal. Du sollst das von Anfang an sagen, Allah hat es mir bestimmt, khalas. Und dazu gibt es einen schönen Hadith, soweit ich weiß, ist er bei Muslim überliefert, bei Sahih Muslim, von Salama radiyallahu anha. Als Abu Salama radiyallahu anha gestorben ist, hat sie gesagt, Subhanallah, welcher Mann ist besser als Abu Salama? Und sie sagte ein bestimmtes Bittgebet. Sie sagte, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, وَخْلِفْلِ خَيْرًا مِّنْهَا. طيب. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat zu dieser Dua gesagt, jeder Muslim, den eine Katastrophe passiert, und er sagt dieses Bittgebet, was ich gerade erwähnt habe, er spricht das, hoffen natürlich auf die Belohnung von Allah ta'ala, also er spricht das, außer Allah azza wa jal ersetzt ihm das durch etwas Besseres. Als sie dieses Bittgebet gesprochen hat, und sie hat gesagt, wer ist besser als Abu Salama, also heißt, er war sehr gut zu ihr, daraufhin wurde sie die Frau des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und er war tausend, millionenfach besser als Abu Salama radiallahu anh, und sie wurde Ummul Mu'minin. Das als Nutzen nebenbei. Deswegen Geduld. Und auch wenn dein Kind stirbt, man nennt die Kinder die Früchte des Herzens. Das ist keine Einfachkeit, wenn du auf einmal mitbekommst, dass dein Kind stirbt. Wenn du in diesem Moment, wo die Nachricht zu dir erlangt, oder sagen wir so, du selber siehst, wie dein Kind stirbt, dieser Moment, wie reagierst du? Wenn du sagst Alhamdulillah und du machst die Dua, Allah tabaraka ta'ala fragt die Engel, wie hat sich mein Diener verhalten, als ihr sein Kind nahm? Dann sagen die Engel, und Allah weiß es am besten, aber er fragt, für uns ist es nützlich, warum? Damit wir was lernen und den Lohn Allah subhanahu wa ta'ala erlangen können. Allah fragt, aber er weiß am besten, daraufhin sagen sie, er hat dich gelobt, er hat gesagt Alhamdulillah. Dann sagt Allah, dann baut ihn ein Haus in Jannah, das Alhamd ist. Das heißt Alhamd. Deswegen, weil es nicht eine Einfachkeit ist und wenn man dann Geduld hat, bi'idhnillah azza wa jal, wird man auch Khair bekommen. Auch dazu als Nutzen, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer geprüft wird und Zufriedenheit zeigt, er bekommt die Zufriedenheit Allahs. Und wer geprüft wird und die Unzufriedenheit zeigt, der bekommt die Unzufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und da wir jetzt, Alhamdulillah, über die Geduld sprechen, viele Leute fragen sich, was ist das Zeichen, dass Allah tabaraka wa ta'ala mich liebt? Das Zeichen, dass Allah dich liebt, ist erstens, dass Allah dich zum Iman recht geleitet hat, zum Islam. Denn es wird gesagt, die Dunya gibt Allah den Kafir und den Muslim. Aber den Iman gibt er nur den Leuten, den er will, subhanahu wa ta'ala. Erstens ergibt er den Iman. Und wenn ich sage den Iman, dann meine ich damit, dass du genauso glaubst und handelst wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Es ist nicht eine neue Aqida wie die Asha'ira und ihresgleichen und andere, sondern du bist auf dem Weg vom Gesandten und seinen Gefährten. Das ist die erste Sache, dass Allah dich auserwählt hat und er hat dich zum Islam recht geleitet. Das ist die erste Sache. Zweitens, dass Allah tabaraka ta'ala dir den Erfolg gibt, dass du handelst nach seinem Buch und der Sunna des Gesandten Allahs. Dass du handelst. Warum? Beziehungsweise, wo ist der Beweis? Allah sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wem? Den Gesandten Allahs. Koran und Sunna. Dann wird was? Allah euch lieben. Allah wird euch lieben. Umso mehr, die Ulama sagen, umso mehr der Diener Allahs und die Dienerin Allahs am Buch Allahs und der Sunna des Gesandten Allahs festhalten und es befolgen, umso größer ist die Liebe Allahs zu dem Diener. Und daraus erkennst du, wie sehr Allah dich liebt. Umso mehr du seine Grenzen einhältst, umso mehr du das praktizierst, was er dir verpflichtet hat und von den Nawafil, von den Taten, die freiwillig sind, umso näher bist du Allah tabarak wa ta'ala. Das ist sehr, sehr wichtig. Allah sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, yani Koran und Sunnah, den Gesandten, dann wird Allah euch lieben. Erstens, Allah liebt euch. Wir Muslime müssen alle Allah lieben. Wer Allah nicht liebt, ist kein Muslim. Und wer den Gesandten nicht liebt, ist kein Muslim. Wichtiger ist, dass Allah dich liebt. Und zu der Liebe Allahs gehört, dass du Allah tabaraka wa ta'alas Gesetze einhältst und seine Verbote einhältst, indem du sie nicht überschreitest. Und wenn du sie überschritten hast, dass du sofort Tauba machst und versuchst, nicht mehr wieder in diese Sache zu fallen, dann wird Allah euch lieben und er wird euch eure Sünden vergeben. Wallahu ghafur rahim. Allah ist ghafur rahim. Er vergibt und er ist barmherzig, subhanahu wa ta'ala. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kannst du messen, wie sehr Allah tabaraka ta'ala dich liebt. Und wir haben einen Hadith von Nabi sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah tabaraka wa ta'ala sagt, das ist ein Hadith Qudsi. Al-Hadith Al-Qudsi ist der Hadith über Allah, dass Allah was sagt. Darüber überliefert der Prophet. Aber das ist nicht Koran. Es gibt Unterschiede. Nur als Nutzen nebenbei, Al-Hadith Al-Qudsi kannst du lesen ohne Wudu. und anfassen. Und den Koran brauchst du Wudu. Und Al-Hadith Al-Qudsi kannst du nicht im Gebet zitieren, aber Al-Quran kannst du im Gebet zitieren. Und Al-Hadith Al-Qudsi, sagen einige Ulama, kannst du auch in der Bedeutung weitergeben, indem du sagst, es ist in Bedeutung. Aber Al-Quran musst du 100% so weitergeben, wie es ist. Auf jeden Fall, in diesem Hadith Al-Qudsi sagt Allah tabaraka wa ta'ala, mein Diener nähert sich mir nicht mit etwas, was ich mehr liebe als das, was ich ihm verpflichtet habe. Also an allererster Stelle kommen die Pflichten. Und dann die freiwilligen Taten, nicht die freiwilligen Taten und irgendwann mal die Pflichten. Und dann fährt mein Diener fort und er macht freiwillige Taten, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Augen, was er sieht, seine Ohren, was er hört, seine Hand, was er greift und so weiter. Und dann sagt sallallahu alaihi wasallam, dass Allah tabaraka ta'ala sagt, sinngemäß, und wer mir meinen Wali, meinen Nahestehenden, ihm schadet, den habe ich den Krieg angesagt. Also, was lernen wir vom Hadith? Wir lernen vom Hadith, wenn du deine Pflichten verrichtest, wie sie dir geboten worden sind, zum Beispiel das Gebet mit seinen Sunnen und an allererster Stelle natürlich der Tawhid, weil ohne Tawhid gibt es keinen Islam. Und dann die Umsetzung des Tawhids und was sie beinhaltet und darunter das Gebet. Du machst es mit seinen Pflichten, mit seinen Sunnen und du machst freiwillig, bis Allah dich liebt. Du näherst dich, subhanallah. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, umso mehr man sich Allah tabarak wa ta'ala nähert, umso mehr kann man hoffen, dass Allah tabarak wa ta'ala einen liebt. Und das sind Zeichen, wie gesagt. Wir reden von Zeichen. Wie es bei Allah azza wa jal genau ist, das weiß niemand außer er subhanahu wa ta'ala. Aber wir hoffen, wir suchen die Gründe. Kehren wir zurück zu dem, was wir gesagt haben über die Geduld. Wisset, geehrte Geschwister, dass der Mu'min, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, dass der gläubige Mann und die gläubige Frau immer geprüft werden in sich selbst, in Vermögen, in ihrer Kinder, in allem, bis sie Allah treffen ohne Sünde. Yani den Allah das geschrieben hat. Es wird so bleiben. Was heißt mit sich selbst? Die Gelehrten sagen, yani Krankheiten und Anstrengungen und so weiter, was alles dazu gehört. Und mit seinem Vermögen, yani, dass du weniger bekommst oder dass du eine Zeit keins bekommst oder deine Kinder Krankheit, hungern, sterben und so weiter. Also verschiedene Arten. Was wichtig ist, ist, dass man gut denkt von Allah und nicht denkt, subhanallah, yani, ma'yadu billah, denkt Allah Hass ein, weil er ihn prüft. Oder er liebt ihn nicht. Ja, und dann, ma'yadu billah, manche fallen in Kufr und lassen das Gebet und so weiter. Nein. Bleib standhaft, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, die meisten, am heftigsten geprüft werden, sind die Propheten. Dann in einer Überlieferung ihre Gefährten und in einer Überlieferung die Gelehrten und die ihnen dann folgen im Iman und so weiter. Und dann sagt er alaihi salatu wasalam, dessen Iman fest verankert ist im Herzen, dessen Prüfung wird verstärkt und dessen Iman schwächer ist, dessen Prüfung wird auch erleichtert. Deswegen, dass Allah Azza wa Jal dich prüft, ist ein gutes Zeichen. Ein Gelehrter sagte, beziehungsweise wurde gefragt, was ist der Unterschied? Das, was mich trifft, eine Prüfung ist oder eine Strafe? Weil die Strafe ist auch eine Rahma. Für den Mu'min ist alles eine Rahma. Yani, wenn du gestraft wirst, Allah vergibt dir deine Sünden. Wenn du leidest, Allah vergibt dir deine Sünden. Wenn du Sorgen hast, Allah vergibt dir deine Sünden. Wenn du Erschwernis hast, Allah vergibt dir deine Sünden. Und so weiter, egal was den Mu'min trifft an Erschwernissen. Allah vergibt dir deine Sünden, sogar wenn dich ein Dorn sticht. Natürlich zeigt deine Zufriedenheit. Weil im Hadith heißt es, die Angelegenheit des Mu'min ist verwunderlich. Jede Angelegenheit für ihn ist khair, ist gut. Wenn ihn etwas Gutes trifft und er ist dankbar, dann ist es gut für ihn. Und wenn ihn etwas Schlechtes trifft und er ist geduldig, das ist gut für ihn. Alles ist gut für dich, Yachi. Mach dir keine Sorgen. Mach dir nur Sorgen, dass Allah mit dir zufrieden ist. Und dass du als Muslim stirbst. Und dass du ein guter Muslim bist und eine gute Muslima. Mach dir Sorgen, dass Allah dich rettet vor der Hölle. Und dann auch deine Familie. Und dann auch die Ummah. Also man tut immer bei sich anfangen und dann weiter. Deswegen, mach dir Sorgen. mach dir Sorgen darum, ob Allah mit dir zufrieden ist oder nicht. Wie Musa, er sagt, o mein Herr, ich bin zu dir geeilt, damit du zufrieden bist mit mir. Und a.s. sagte, ihn interessiert der Tadel nicht und das, was ihn trifft. Hauptsache Allah ist mit ihm zufrieden. Und schaut, ihr Ikhwan, wenn Allah mit dir zufrieden ist, kann er so machen, dass jeder mit dir zufrieden ist. Aber was nützt dir, wenn alle mit dir zufrieden sind und Allah ist zornig auf dich? Verkauf nicht das Ewige für das Vergängliche. Allah Ta'ala ist liebevoll. Allah Ta'ala ist barmherzig. Allah ist allverzeihend, aber er ist auch hart im Strafen. Ja, Achi, egal was du hast und egal was dir gegeben worden ist, auch du, Schwester, was du liebst, ist das, was Allah dir gab. Alles kommt von Allah Ta'ala. Dieser Khair hat doch Allah dir gegeben. Deine Kinder, die du liebst, dein Vermögen, deine Taten und so weiter. Manche Menschen, wenn jemand ihnen etwas Gutes erweist oder mehrere Sachen, sie lieben ihn sehr für diese Güte. Allah ist doch derjenige, der dich gesund hält, der dich erschaffen hat, der dir diese Menschen gebracht hat, der dir deine Versorgung gegeben hat und der den Himmel über dich hält und der dich zu seinen Diener machte, inshallah, subhanallah. Er ermöglicht dir das Gebet. Denke nicht, du bist stark. Nein, Allah hat dir das gegeben. Allah Azza wa Jal wollte, dass du ihn anbetest. Allah wollte, dass du an ihn glaubst. Allah Tabaraka wa Ta'ala wollte dich nahe haben. Und das ist eine gewaltige Sache. Wallahi, wenn wir darüber nachdenken, egal wie viel wir beten, egal wie viel wir fasten, egal welche Taten wir machen, das können wir niemals Allah Tabaraka wa Ta'ala zurückzahlen. Vielleicht manche von uns haben richtige Jahiliya gesehen. Auf einmal Allah hat dich rausgebracht und hat dich auserwählt. Was ist deine Aufgabe? Stell dem zufrieden, der dir das gab, was du ihm nie zurückgeben kannst. Und wenn du stirbst auf den Islam, möge Allah uns alle auf den Islam sterben lassen und auferwecken. Und er für Dawsul A'la, unsere Heimstätte sei das. Er gibt dir ewig das Paradies. Achi, dort gibt subhanallah alles, was du dir wünschst und mehr als das. Achi, schon ewig zu leben, ohne Sorgen, ohne Trauer, ohne Kummer, ohne Leid, in Sicherheit. Und vor der größten Sicherheit, dass Allah dich nicht straft. Und er ist mit dir zufrieden. Er reinigt unsere Herzen, Achi. Die Herzen der Paradiesbewohner, möge Allah uns von ihnen sein lassen, sie sind wie ein Herz, Achi. Möge Allah uns von ihnen sein lassen. Jeder wünscht dem anderen den Khair. Jeder ist ewig zufrieden, nicht traurig, nicht krank. Du wirst nicht alt. Du musst nicht um deinen Unterhalt laufen und sorgen und so weiter. Diese Anstrengungen. Und deine Kinder auch, wenn sie als Muslime gestorben sind. Möge Allah uns auf den Islam leben und sterben lassen. Und das Beste, Allah ist mit dir zufrieden und du darfst Allah sehen. Yani, wenn Allah Ta'ala uns in Jannah reintreten lässt, dort wird der Mindeste von den Bewohnern Al-Jannah die Dunya haben und zehnmal so viel. Wie viele Menschen laufen für Teile der Dunya, aber er wird die Dunya und zehnmal so viel haben für die Ewigkeit. Und wie sind dann die hohen Stufen? Wie sind die hohen Stufen? Und dann wird Allah Ta'ala kommen und sagen, seid ihr zufrieden, meine Diener? Dann werden die Diener sagen, möge Allah uns von ihnen sein lassen, wie sollen wir nicht zufrieden sein, wo du uns von der Hölle bewahrt hast und unsere Gesichter hell gemacht hast und uns gegeben hast und wir sind zufrieden. Alles, was wir wünschen und mehr für die Ewigkeit. Allah Ta'ala wird sagen, ich habe noch mehr für euch. Mehr? Und dann wird er den Schleier wegmachen und dann werden wir ihn subhanahu wa ta'ala sehen. Möge Allah uns von ihm sein lassen. Und dann wird alles, was du in Jannah hast, wirst du vergessen. Deswegen sagt Allah Ta'ala, diejenigen, die glauben und die Gutes tun, für sie ist das Gute und mehr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Gute ist das Paradies und das Mehr ist Allah zu sehen. Umso mehr deine Stufen sind, umso höher sind deine Genüsse. Darauf soll der Strebende streben, subhanallah. Das sind nur einige Sachen, ja, Ikhwan. Und deswegen, wenn Allah dich recht geleitet hat und Allah alles in der Hand hat, ihm gehören die Schätze der Himmel und der Erde. Er hat sie erschaffen, er hat alles. Dann müssen wir ihn zufriedenstellen. Und das können wir nicht außer Allah gibt uns den Erfolg. Möge Allah uns den Erfolg geben. Und wenn wir verstanden haben, dass wir Allah niemals das zurückerweisen können, also ihn das zurückgeben wollen für das, was er uns gegeben hat, können wir nicht. Also müssen wir alles geben. Also versuchen, alles zu geben. Nicht zu sagen, okay, ich kann eh nicht. Und nein, du musst alles geben. Allah Azza wa Jal gibt dir sogar für das, was er dir gegeben hat und den Erfolg, den er dir gegeben hat. Er hat dir doch die Beine und die Hände und das Vermögen und die Kraft und die Macht geschenkt, dass du diese Taten ausführst. So, da gibt dir nochmal 10-mal so viel. Für eine Tat, die du machst. Und er gibt dir bis zu 700 und mehr. O Allah, lass uns von deinen Diener sein, die ganz nah bei dir sind. Und mögest du uns das geben, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich gewünscht hat. Und möge Allah uns bewahren vor der Hölle und ihrer Strafe. Ja, Ikhwan, alaihi salatu wassalam sagte, es gab keinen, der im Namen Allahs so viel Schaden bekommen hat wie ich. Immer wenn du in einer schweren Situation bist, denk daran, dass es Leute gibt, die noch schwieriger haben als du. Und erhoffe den Lohn. Al-Baghawi rahimahullah erwähnt das in seinem Tafsir. Er sagt, die Geduldigen werden am jüngsten Tag gebracht. Und für ihre Geduld wird der Lohn auf sie geschüttet. Wallahu a'lam. Deswegen, Geduld. Hab Geduld. Hab Geduld in Bezug auf das, was Allah dir verpflichtet hat. Indem du betest, indem du fastest und dich anstrengst. Auch wenn du schwach bist, dich versuchst zu stärken. Und wisse, alle Kraft und Macht ist nur bei Allah. Und nur Allah kann dein Iman stärken. Aber er hat dir Gründe gegeben. Die Gründe sind für die Stärkung des Imans, dass man gute Taten macht. Und die Gründe, dass deine Kraft und Stärke schwächer wird, ist, dass du die Sünde begehst. طيب. Um den Nutzen zu Ende zu bringen, und damit hören wir auf, inshallah. Wir haben gesagt, wie kannst du erkennen, ob das eine Strafe oder eine Prüfung ist, für das, was dich trifft. Ein Gelehrter sagte, wenn du keine Sünden begangen hast und dich trifft etwas, dann wisse, inshallah, ta'ala, dass es eine Prüfung ist. Und wenn du Sünden begangen hast und dich trifft etwas Schweres und Schlechtes, dann geh davon aus, dass es für deine Sünden ist. Und schaut, ihr Akhwan, alles ist gut für uns. Es gibt ein Hadith, wenn Allah einem Diener Gutes will, so gibt er ihm die Strafe in diesseits. Es gibt keinen, wie alayhi salatu wassalam sagt, der geduldiger ist als Allah. Deswegen bereue heute. Fang ein neues Blatt an. Allah sagt, لا تقنطوا من رحمة الله. Verliert nicht die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah vergibt alle Sünden. إنه هو الغفور الرحيم. Er ist der Vergebende, der Barmherzige. Und wie gesagt, Allah ist barmherzig und vergebend. Aber er ist hart auch im Strafen. Deswegen bereue und fange ein neues Blatt, inshallah ta'ala, in deinem Leben an. Möge Allah von mir und von euch annehmen. Jazakumullahu khairan. Alles, was ich an Richtigen gesagt habe, kam durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles, was ich an Falschen gesagt habe, so ist Allah und sein Gesandter fern. Und ich bitte Allah ta'ala um Vergebung. Wallahu alam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.